Das Bolzenschussgerät hab ich nun gegessen. Jetzt darfst du mich nicht weiter stressen. Ich stehe da, auf Gottes Boden. Gib ihn mir, den lang vermissten Hoden. Du bist als stolzer Bulle geboren und sollst es fortan sein. Schau her, ich hab es dir geschworen, die Klöten sind nun dein. Oh, endlich seid ihr wieder da. Ich habe euch vermisst. Wie schwierig doch die Woche war, seit man euch mir entriss. Es freut uns tierisch, dich zu sehen. Komm, lass uns zu den Kühen gehen. Vielen Dank, mein Schwein. Ja, hauen Sie rein. Horst tritt auf. Hoho, der Bauer ist am Arsch. Da gibt es heut statt Schwein wohl Barsch. Der Knecht ist auch ein oller Lappen. Jetzt muss ich wieder Geld berappen. Das Bolzenschussgerät ist weg. Dann musst du zum Schlachter, so ein Dreck. Das kann doch wohl nicht sein. Der Schlachter ist ein Schwein. Da darf er doch nicht Schweine schlachten. Das muss er auch mal so betrachten. Mein Standpunkt ist wohl scheißegal. Dann habe ich keine andere Wahl. Dreimal darfst du raten. Heute Abend gibt es Schweinebraten.